WDR 5. Neugier genügt. Ulica Nowogrodzka 84. Ein Mehrzweckgebäude, billige Restaurants, ein Billardsaal, Büroräume. Piekfein ist die Warschauer Adresse nicht, trotzdem landesweit bekannt. Hier hat die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ihren Hauptsitz. Von hier aus steuert Jarosław Kaczynski das ganze Land. Weder Präsident noch Premier und doch der mächtigste Akteur im Staat. Gleichzeitig auch Autor des jüngsten polnischen Dramas. Erster Akt. Kaczynskis Streben nach Macht und absoluter Kontrolle im Staat. Jarosław Kaczynski lässt sich gern wie ein Popstar feiern. Er genießt es, im Rampenlicht zu stehen. Für seine Anhänger ist der 67-Jährige ein Held und Retter der Nation. Nur er und seine Partei, heißt es im nationalkonservativen Lager, seien in der Lage, Polen von den Knien zu erheben. Die Partei Recht und Gerechtigkeit ist die einzige, die imstande ist, das Land zu verändern. Die PiS identifiziert sich sehr mit dem Volk. Sie möchte, dass es allen in Polen gut geht. Es gibt keinen besseren Parteivorsitzenden, der unsere Interessen und unser Bestreben nach Wahrheit und Wohlstand verfolgen würde. Dass Kaczynski bei seinem vermeintlichen Streben nach Gerechtigkeit, Wahrheit und Wohlstand Justiz, Medien und Wirtschaft nach eigenem Gusto umkrempelt, finden seine Anhänger gut, obwohl dabei fundamentale Grundrechte und ökonomische Stabilität gefährdet werden. Selbst die Tatsache, dass Kaczynski einen der wichtigsten Grundpfeiler der Demokratie, das Verfassungsgericht, lahmzulegen versucht, scheint seine Fangemeinde nicht zu stören. Die von ihm aus dem Hintergrund gesteuerten Reformen werden als dringend notwendige Maßnahmen betrachtet. Und zwar zu Recht, meint Stanisław Piotrowicz, einst Staatsanwalt im Dienst der Kommunisten während des Kriegsrechts, heute PiS-Abgeordneter und eine treibende Kraft bei der Entmachtung des Verfassungsgerichts. Viele unserer Landsleute sind sich nicht bewusst, wofür der Kampf geführt wird. Wir wollen die Verfassungsordnung wiederherstellen. Die Wähler haben der Partei Recht und Gerechtigkeit die Legitimation für weitgehende Reformen des Landes erteilt. Das Verfassungsgericht sollte aber nach Meinung der Abgeordneten der Vorgängerregierung diese Reformen unmöglich machen. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen die Polen nicht enttäuschen. Wir werden unser Programm realisieren. Um das zu erreichen, muss allerdings das Verfassungsgericht zunächst auf parteipolitische Linie der PiS-Regierung gebracht werden. Genau darum gehe auch der Kampf, meint der ehemalige Justizminister Boris Budka. Die Regierung hat innerhalb eines Jahres die Autorität des Verfassungsgerichts zerstört. Mit dazu beigetragen haben der Präsident, die Premierministerin, der Justizminister und die ganze Bande der PiS-Abgeordneten. Sie alle haben nur ein Ziel, das Verfassungsgericht zu blockieren, damit das Tribunal die Gesetze der Regierungspartei nicht untersuchen kann. Gesetze, die eindeutig verfassungswidrig sind. Ustaw PiS-u, które są ewidentnie niekonstytucyjne. Vorwürfe, die Jarosław Kaczynski absurd nennt. Die Reform des Verfassungsgerichts, versichert der Parteivorsitzende, sei eine aus Staatsräson erforderliche Maßnahme und diene keineswegs der Machterweiterung der parlamentarischen Mehrheit seiner Partei. Man muss endlich mit der naiven Vorstellung aufräumen, dass das Verfassungsgericht aus Menschen besteht, auf die der Heilige Geist herabgestiegen ist und die deshalb ausschließlich gute und rechtmäßige Entscheidungen treffen. Es gibt genügend Beispiele, die das Gegenteil belegen. Die Schlussfolgerung lautet: Die Gerichtsbarkeit ist eine Sphäre, in der sehr weitgehende Änderungen vollzogen werden müssen, sowohl im institutionellen als auch im personellen Bereich. Eine Ansage mit Befehlscharakter. Also bleiben die vom alten Parlament gewählten Richter weiterhin unvereidigt. Urteile des Verfassungsgerichts, die die Reformen des Justizwesens für verfassungswidrig erklären, werden von der Regierung nicht veröffentlicht. Ist die polnische Demokratie gefährdet? Ja, sagt ohne lange überlegen zu müssen Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Rzepliński in einem Interview der ARD rund 3 Wochen vor seiner Pensionierung. Die Polen machen sich Sorgen um ihr Land. Und da ich Pole bin, mache ich mir selbstverständlich auch Sorgen. Andrzej Rzepliński wirkt müde, aber nicht mutlos. Für Regierungskritiker ist der 67-Jährige längst zum Symbol des Kampfes um die Rechtsstaatlichkeit im Land geworden. Für Jarosław Kaczyński war der Richter bis zum Ablauf seiner Amtszeit hingegen der Staatsfeind Nummer 1. Einschüchtern ließ sich der international anerkannte Verfassungsexperte aber nicht. Wer sich als Richter ducke, sagt er, habe verloren und werde im Handumdrehen zum Werkzeug von Politikern. Also kämpfte er bis zum Schluss gegen die Einflussnahme mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Was, wenn der Kampf umsonst war? Die Antwort fällt Rzepliński nicht leicht. Sichtlich frustriert versinkt der Juraprofessor im schweren Ledersessel seines Richterbüros, atmet tief durch und warnt vor den drohenden Konsequenzen. System prawny ulega rozmontowaniu. Koszty wychodzenia. Das Rechtssystem wird demontiert. Es wird sehr lange dauern, bis wir die Schäden, die jetzt verursacht werden, beseitigen können. Das Verfassungsgericht ist eine der wichtigsten Institutionen, auf die der Staat und seine Regierung, insbesondere in schwierigen Situationen, angewiesen sind. Da erwartet man, dass sich im Verfassungsgericht vernünftige Menschen befinden, Menschen, die eine richtige Entscheidung treffen, die zwar nicht alle zufriedenstellt, die aber eine gute Entscheidung ist. Genau auf solche Entscheidungen möchte Jarosław Kaczyński in Zukunft aber verzichten. Sie könnten sein Streben nach Macht und totaler Kontrolle im Staat stören. Sobald die personelle Konstellation des Verfassungsgerichts Kaczyńskis Wünschen entspricht, dürfte dem rigorosen Umbau des Landes also nichts mehr im Wege stehen. Der Konflikt könnte aber an Schärfe zunehmen, fürchten Regierungskritiker. Vor allem, weil Jarosław Kaczyński als nächstes Verfassungsorgan offenbar auch den obersten polnischen Gerichtshof unter seine Kontrolle bringen möchte. Der oberste Gerichtshof spielt seit der politischen Wende bis heute eine sehr üble Rolle. Die Rolle des Hüters alter Seilschaften. Der oberste Gerichtshof kann nicht eine Institution sein, die der gesellschaftlichen Kontrolle entzogen ist. Dasselbe gilt für das Verfassungsgericht. Zweiter Akt. Grenzenlose Propaganda. To, co dzisiaj się dzieje, to nic innego jak walka o wolność i suwerenność naszego narodu. Das, was heute passiert, ist nichts anderes als ein Kampf um Freiheit und Souveränität unserer Nation. Wir müssen diesen Weg gehen. Wir werden mit Steinen beworfen, möglicherweise werden sogar Lawinen auf uns herunterkommen, aber wir werden unser Ziel erreichen. Być może nawet będą spadać lawiny, ale dojdziemy. Was er und die Partei beschließen, sei nur zum Wohl des Volkes, suggeriert Jarosław Kaczyński. Und damit es auch wirklich jeder glaubt, greift er nach den öffentlich-rechtlichen Medien. Sie sollen nur noch das national-konservative Credo seiner Regierungspartei verkünden. Wer nicht mitmachen will, soll gehen. Etliche sind bereits gegangen, wie Katarzyna Pilarska etwa. Sie war bis zum Regierungswechsel im ersten Programm des öffentlich-rechtlichen Polskie Radio als Redaktionsleiterin beschäftigt. Es wurde Druck ausgeübt, welches Thema in der Sendung vorkommen soll, welche Gäste wir einladen dürfen und welche nicht. Dann wurden Entscheidungen getroffen, um uns finanziell auszuhungern. Nicht nur mir, sondern sehr vielen anderen in der Redaktion wurden die monatlichen Einkünfte gekürzt. Und in Polskie Radio werden erstens keine Millionen verdient und zweitens ist das Entlohnungssystem auch für Festangestellte je nach Dienst gestaffelt. Und nur von dem Grundgehalt kann man nicht überleben. Gehaltskürzungen statt Massenentlassungen. Eine besonders subtile Methode, um regierungskritische Mitarbeiter loszuwerden. Ersatz liefert prompt unter anderem die nationalkatholisch geprägte Journalistenkaderschmiede von Pater Rydzyk, dem Chef von Radio Maria und des ultraklerikalen Fernsehsenders Telewizja Trwam. Ein Trend, der dazu führt, dass auch freischaffende Künstler zum mittlerweile auf Parteilinie gebrachten Rundfunk auf Distanz gehen. Unter ihnen der landesweit anerkannte Schauspieler Zbigniew Samachowski. Die in den öffentlich-rechtlichen Medien herrschenden Zustände, sagt der 55-Jährige, seien seit dem Machtantritt der PiS nicht mehr auszuhalten. In allen Programmen der öffentlich-rechtlichen Medien herrscht nur noch Propaganda. Nachrichten, die auf eine solche Art präsentiert werden, möchte ich nicht hören. Da wird doch alles nur noch einseitig dargestellt. Das ist nicht mehr mein Radio, nicht mein Fernsehen. So wie er, sagt Samachowski, würden viele in Künstlerkreisen denken. Ihr berufliches Engagement in den öffentlich-rechtlichen Medien versuchen sie deshalb, obwohl es finanziell schmerzt, auf ein Minimum zu reduzieren. Sicher ein symbolischer Protest, aber besser als still zu sitzen und dem Treiben der Nationalkonservativen gar nichts entgegenzusetzen, sagt Samachowski, bevor er zur nächsten Probe ins Nationaltheater von Warschau hetzt. Da sei die Welt noch in Ordnung, meint der politisch engagierte Schauspieler. Wie lange noch? Das weiß niemand. Kaczynski, sagt der kürzlich in Ungnade gefallene und mittlerweile geschasste Direktor des Teatr Polski in Breslau, sei schließlich alles zuzutrauen. Behauptungen, die Kulturminister Piotr Gliński als grotesk bezeichnet. Gleichwohl bastelt er längst an einem nationalen, dem Land treu ergebenen Kulturprojekt. Denn das Image Polens, betont Gliński, bedürfe dringend einer peace-orientierten Korrektur. Wir müssen das Bild Polens in der Welt verändern, denn die jetzige Vorstellung von Polen deckt sich nicht mit unseren Erwartungen. Polen brauche keinen modernen Firlefanz, wettert Kulturminister Piotr Gliński. Polen brauche eine Kulturszene, die das Land ausschließlich im positiven Licht darstelle. Er meint damit nicht nur Theater und Film, sondern vermutlich auch Museen und staatlich finanzierte Galerien. Wer auf staatliche Subventionen angewiesen ist, und das dürften etliche in Polen sein, muss folglich befürchten, ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen Medien auf Parteilinie gebracht zu werden. Regierungschefin Beata Szydło macht keinen Hehl draus. Auch in der Kunst und Kultur gibt es gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Wir werden bestimmte Standards fordern, wenn es darum geht, öffentliche Gelder zu verteilen. Und wir werden das sehr rigoros betrachten. Dritter Akt. Die Stimmung unter Peace-Wählern. Kulesze Kościelne ist ein kleiner Ort, rund 170 Kilometer von Warschau entfernt. Die Menschen hier sind besonders bodenständig und tiefgläubig. Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche, viele auch unter der Woche. Was der Dorfpfarrer sagt, wird nicht in Frage gestellt. Das kommt vor allem der Partei Recht und Gerechtigkeit zugute. Hier im Osten des Landes verfügen die Nationalkonservativen über besonders viele Anhänger. Rund 83% der Wähler in der Region haben im vergangenen Oktober für die PiS gestimmt. Die Grundschulsekretärin Magda Stepukowska ist eine von ihnen. Die Kirche spielt in der Region eine große Rolle. Der Priester spricht viel über Politik. Das hat Auswirkungen auf das Wahlverhalten. Die Menschen glauben dem Pfarrer und sie richten sich auch danach, was er sagt. Wahlempfehlungen von der Kanzel? Kommt das wirklich vor? Die betroffenen Priester lehnen es ab, eine Antwort darauf zu geben. Sie wollen mit ausländischen Journalisten grundsätzlich nicht reden. Die Menschen hätten berechtigte Angst, vor allem von deutschen Korrespondenten als Hinterwäldler dargestellt zu werden, heißt es lapidar. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, wettert einer von ihnen am Telefon. Es ist nicht leicht, mit den Leuten in der Provinz ins Gespräch zu kommen. Viele sind misstrauisch. Krzysztof Tschaikowski, Beamter und strammer PiS-Anhänger, geht die Sache als einer der wenigen wesentlich lockerer an. Wir wählen hier Menschen, die katholisch sind und ihre Heimat lieben. Menschen, deren Verhalten unseren religiösen und sozialen Werten entspricht. Wir sind offen für Europa und Innovationen. Wir sind keine Sekte. Wir sind Katholiken und suchen nach Lösungen für Probleme, die uns die Wende gebracht hat. Der Vater von 4 Kindern hat der nationalkonservativen Regierungspartei viel zu verdanken und er spricht gern darüber. Die PiS sorge für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit, betont er immer wieder. Verlierer des wirtschaftlichen Transformationsprozesses, erklärt der 48-Jährige, würden davon profitieren. Insbesondere sie fühlten sich von der liberalen Vorgängerregierung vernachlässigt und verraten. Acht Jahre lang, während der Regierungszeit der Koalition aus Bürgerplattform und Bauernpartei, gab es bei uns keine Lohnerhöhungen. Die Preise stiegen, die Lebenshaltungskosten wuchsen und keine Lohnerhöhung. Nach dem Regierungswechsel sagte die neue Chefin sofort, sie werde nach Geld für uns suchen, denn was wir verdienen würden, entspreche nicht unseren Qualifikationen. Daran sehe ich doch, dass ich geachtet werde. Da kümmert sich endlich jemand um mich. Früher gab es nur leere Versprechungen. Die neue Regierung indes gibt jedem ab dem zweiten Kind 500 Zloty. Das ist der Unterschied. Die Zahlung von umgerechnet 125 Euro Kindergeld gilt in Kulesze-Kościelne als herausragendes Beispiel einer besonders engagierten Regierungspolitik. Einer Politik, erklärt Magda Stepukowska, von der vor allem große Familien wie ihre profitierten. 1.500 Zloty pro Monat zusätzlich, das sei in ihrem Fall fast ein weiteres Gehalt, sagt die vierfache Mutter. Wir haben uns ein größeres Auto gekauft. Wir bemühen uns, ein bisschen Geld zu sparen für später, damit die Kinder studieren können. Wir machen uns keine Sorgen mehr am Monatsende. Unser Leben ist finanziell stabiler. Argumente, die kaum verwundern. Insbesondere im Osten Polens ist von Wohlstand und Prosperität weit und breit nichts zu sehen. Hier fallen die sozialpolitischen Maßnahmen der nationalkonservativen Regierung auf einen besonders fruchtbaren Boden, was niemanden überraschen dürfe, meint Wojciech Mojkowski, einer der örtlichen Gemeindevorsteher. Die Ergebnisse der letzten Parlamentswahl sind für die Partei Recht und Gerechtigkeit in der Tat sehr hoch ausgefallen. Aber das ist hier nichts Neues. Hier hat man die PiS schon immer geschätzt. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Vertrauen in den Parteivorsitzenden Kaczynski. Er gilt als harter, beharrlicher und konsequenter Politiker. Jarosław Kaczynski und seine Partei Recht und Gerechtigkeit, so ist in Kulesze-Kościelne und Umgebung immer wieder zu hören, werden schon dafür sorgen, dass es den Armen in Polen besser gehe. Und nur darauf komme es an. Ist es wirklich so einfach? Offenbar ja. Wie die umfangreichen sozialen Maßnahmen finanziert werden sollen, sagt PiS-Wähler Tschaikowski, kümmere ihn, wie auch viele andere, nicht im geringsten. Dlaczego ja mam się martwić o te pieniądze? Jeżeli ktoś mi je daje, to znaczy, że ktoś sobie wyliczył. Warum sollte ich mir wegen des Geldes Sorgen machen? Wenn es mir jemand gibt, dann heißt das, er kann sich das auch leisten. Da wird es schon jemanden in der Regierung geben, der alles genau ausgerechnet hat. Mir wird das Geld gegeben und meine Aufgabe ist es, das Geld jeden Monat vernünftig auszugeben und nicht nach einem Haar in der Suppe zu suchen. Eine gefährliche Sichtweise, meint im weit entfernten Warschau Oppositionspolitikerin Kamila Gasiuk-Pihowicz von der liberalen Partei Nowoczesna. Populistische Parolen und soziale Wahlgeschenke würden vielen Menschen die Realität vernebeln. Die Tatsache, dass die Regierung den Rechtsstaat demontiere und auch wirtschaftlich Polen schade, interessiere dabei nur wenige. Ein Fehler, sagt die Warschauer Juristin. Ein großer Fehler mit Langzeitwirkung. Vor knapp 12 Monaten hat die Regierungspartei PiS einen Krieg gegen die polnische Demokratie, gegen den polnischen Rechtsstaat und gegen das Verfassungsgericht entfacht. Gleichzeitig wurden Posten in den staatlichen Unternehmen an inkompetente PiS-Politiker, ihre Verwandten und Bekannten verteilt. Die Staatsverschuldung hat eine Rekordhöhe erreicht. Kurzum, ein Jahr der PiS-Regierung ist für Polen ein verlorenes Jahr. Rok rządów PiS to jest rok stracony dla Polski. In der Nowogrodzka Straße 84 sieht man das natürlich ganz anders. In Kaczynskis Schaltzentrale herrscht vielmehr die Überzeugung, alles laufe bestens, also nach Plan. Er möchte gerne als Retter der Nation in die Geschichte eingehen, sagt Kaczynski in einem Interview von 1994. Heute glaubt er seinem Ziel nahe gekommen zu sein, wohl wissend, dass die Ulica Nowogrodzka eine Einbahnstraße ist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.